Phänomenales. Ausrichtung und Sinn. Schaue ich auf den Berg, dann sehe ich einen Berg. Schaue ich aber zu Boden, dann sehe ich den Grund zu meinen Füßen. Hebe ich meine Arme in die Luft, dann spüre ich mich selbst dabei. Lasse ich diese hernach wieder sinken, erkenne ich auch etwas von mir. Meinen Stand etwa, welchen ich dabei einnehme, kann ich so vernehmen. Auf diesen einzugehen würde hier jedoch nicht erforderlich sein. Also lasse ich das jetzt einfach sein. Was will ich auch von dieser Welt anderes, als da sein und in ihr vorkommen? Wozu ist diese denn gut, wenn sie das nicht auch zu solch einem Dasein sein würde, wie es mir gegeben ist? Jeder hat etwas zu eigen. Und jeder kann es verstehen, was ihm gegeben ist. Die erforderliche Begabung dazu ist keine andere als dieses Menschendasein. Der Umstand, dass man innerhalb der Flure, Räume und Wirklichkeiten dieser Welt vorkommt, würde nicht unbedingt einen Schaden für uns bedeuten müssen. Das braucht kein Fehler in der Konstellation der Gegebenheiten zu sein. Jedem Menschen steht wahrlich ein Menschendasein in Würde zu. Das ist so unzweifelhaft richtig. Und diese Ansicht zum Wert eines Menschen macht die Rechtsform der Demokratie zu Recht aus, wie ich finde. Jeder kann diese Haltung einnehmen und Recht behalten damit, was er dank ihr an Gehaltvollem auffinden kann. Eine Würde kann man weder verspielen noch vergeben. Keiner hat diese für sich alleine zu eigen, ohne dass sie nicht doch auch allen anderen mindestens in gleichwertiger Weise gegeben ist. Niemand kann die Würde in ihrer Wertigkeit variieren. Ausrichtung und Sinn des Menschen bedingen einander stark. Im Leben, wie im Erfahren eines Glückes auch, ist der Mensch gleich vor der Wirklichkeit. Keiner kann etwas für sich geltend machen, was andere nicht ebenfalls bedingt haben würde. Was also soll es bedeuten können, dass wir da sind? Haben wir nicht auch etwas davon zu verstehen, weil es uns gibt? Wird denn auf diese Weise keine eigentliche Klarheit über dieses irdische Dasein von uns Menschen zu gewinnen sein?